Father in heaven, bless these words. Vater im Himmel, segne diese Worte. Thank you for each one here. Danke für jeden Einzelnen hier. We love your presence. Wir lieben deine Gegenwart. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like to speak this morning about walking or living in the favor of God. Ich möchte heute früh darüber sprechen, was es heißt, in der Gunst Gottes zu wandeln. I'd like to tell you what the favor of God is. Und ich möchte auch erzählen, was diese Gunst, der Gefallen Gottes an uns ist. Why it's important. Warum diese Gunst so wichtig ist. To walk in his favor. Warum es so wichtig ist, in seinem Wohlgefallen zu wandeln. And how we can access that favor. Und wie wir hineingelangen können in diese Gunst Gottes für uns. I think we would all agree, probably all of us have grown up being Christian. Und wir würden wahrscheinlich darüber einstimmen, dass wir alle irgendwie als Christen aufgewachsen sind. That to some degree or large degree we've all been disappointed somehow. Und dass wir vielleicht in einer bestimmten Zeit auch irgendwo enttäuscht worden sind. I've had friends say to me after I gave my life to Christ. Vielleicht haben Freunde zu mir gesagt, nachdem ich mein Leben wirklich Christus übergeben habe. They said, Rob, I really don't see any difference between Christianity and Buddhism. There's no difference. Mir Leute gesagt, du, Rob, eigentlich sehe ich keinen Unterschied zwischen dem Christentum und dem Buddhismus. But there is a difference. Aber da ist ein Unterschied. There's a difference between religion. Es ist ein Unterschied zwischen Religion and true religion. Und wahrer Religion. You know, the English word religion has a bad connotation, no matter what you do with it. Das englische Wort oder die englische Bedeutung von Religion hat irgendwie einen negativen Beigeschmack, egal was man tut. It's almost just never a positive word. Es ist fast nie ein positives Wort. When I speak to people about God, they always say, "I'm not religious." Wenn ich mit Leuten über Gott spreche, sagen sie mir, ich bin nicht religiös. And I say, "I'm not religious either." Und ich sage, ich bin auch nicht religiös. I mean, true religion, wahre Religion, as the Bible intended, so wie es die Bibel beabsichtigt hat, is to walk in faith, hope and love. Bedeutet einfach im Glauben und in der Hoffnung und in der Liebe zu wandeln. By the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In a personal relationship with God. In einer persönlichen Beziehung mit Gott. Through Jesus. Durch Jesus. In full relevance to my life. Und das, sodass es volle Relevanz hat, volle Bedeutung für mein Leben. And religion. Und Religion. Just religion. Nur einfach is Religion. Just, just the externals. Das sind nur diese Äußerlichkeiten. Jesus himself said. Jesus sagte selbst. You worship God with your lips. Ihr betet Gott an mit euren Lippen. But your heart is far from God. Aber das Herz ist weit von Gott weg. And so your worship is in vain. Also ist eure Anbetung einfach umsonst. But the key to life. Aber der Schlüssel zum Leben. And the essence of Christianity. Und einfach die Essenz, das Wesentliche des Christentums. The reason why the believers in the first century. Und der Grund, warum die Gläubigen im ersten Jahrhundert could be thrown to the lions in Rome, bereit waren, sich den Löwen in Rom vorwerfen zu lassen, burned at stakes, oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden, and die singing, und doch dabei singen zu sterben, was because they knew the essence of Christianity. War deswegen, weil sie die Essenz des Christentums kannten. And that essence begins with God sending his son. Und das Wesen des Christentums beginnt damit, dass Gott seinen Sohn sandte, who was foretold, was er vorausgesagt war, all the way to the beginning, von Anfang an. And then promised to Abraham, to go through Abraham's line. Und dann gab es diese Verheißung, dass es kommen würde durch das Geschlecht des Abrahams and through the line of King David. Und durch das Geschlecht von König David. And God promised David, you will have a son on the throne forever. Und Gott versprach dem David, du wirst einen Sohn haben, der wird auf dem Thron sitzen für immer und ewig. Forever, forever. Für ewig. Because his son would be the son of God. Weil sein Sohn auch gleichzeitig der Sohn Gottes sein würde. And when Jesus was contending with the religious people, und als Jesus da argumentierte mit oder debattierte mit den religiösen Leuten, he gave them a riddle. Gab ihnen ein Rätsel auf. He said in Psalm 110. In Psalm 110 David calls, nennt David, he calls the Lord Lord, nennt David den Herrn seinen Herrn. And yet we know that the Messiah is the son of David. Und doch wissen wir, dass der Messias der Sohn Davids ist. So Jesus says, how can he be his son? Darf ich eine Frage stellen? Wie kann er sein Sohn sein? And still call him Lord. Und doch nennt David ihn Herr. Figure that one out. Wie wär's damit? Probiert mal. And the answer was, die Antwort war, that he would come through him physically. Er würde einfach physisch durch ihn kommen, but as leiblich. We all know, he was born of a virgin. Also leiblich auf der einen Seite durch David, er wurde geboren von einer jungen Frau. And the mystery of Christ, und das Geheimnis Christi, is that he was the God-Man. Dass er ganz Gott, ganz Mensch war. That God came to us. Dass Gott zu uns gekommen to be ist. One of us, um einer von uns zu sein. To know how it feels, um zu wissen, wie es sich anfühlt. To identify with every pain, um sich zu identifizieren mit jedem Leid und Schmerz. The deepest issues of life. Die tiefsten Dinge im Grunde unseres Lebens. Jesus was a man of sorrows. Jesus war ein Mann, der mit Leiden vertraut war. It says he was acquainted with grief. Er war mit Leiden vertraut. And yet it says that for the joy that was set before him. Und doch heißt es um der Freude, die vor ihm lag. He endured the cross. Hielt er das Kreuz aus. He endured the cross. Hielt er das Kreuz aus. He knew how he would die. Er wusste, wie er sterben würde. And yet he set his face. Und doch hat er sein Angesicht geradewegs drauf. To fulfill the purpose of God. Ausgerichtet, den Willen Gottes zu erfüllen. Which was und das to war, release the favor of God upon us. Und der bestand darin, einfach die Gunst Gottes auf uns freizusetzen. What stands between us and God's favor? Was zwischen uns und Gottes Gunst steht, is the holiness of God, ist die Heiligkeit Gottes and our sin, und unsere Sünde, our selfishness, unsere Eigensüchtigkeit, our greed, our pride, unsere Gier, unser Stolz, our envy, unser Neid, our prejudice, unsere Vorurteile. All these things, all diese Dinge stand between us and a holy God, stehen zwischen uns und einem heiligen Gott. And Jesus took our sin upon himself, aber Jesus nahm unsere Sünde auf sich selbst, as the Lamb of God. Als Lamm Gottes. And he opened the way to heaven. Und damit öffnete er den Weg in den Himmel. So that the favor of God could be released. Auf dass die Gunst Gottes auf uns herabkommen könnte. In the Bible that favor is called grace. In der Bibel nennt sich diese Gunst Gnade. The grace of God. Es ist die Gnade Gottes für uns. The favor of God. Die Gunst Gottes, sein Wohlgefallen an uns. The favor of God is that God is for us. Die Gunst Gottes ist, dass Gott selbst für uns ist. The Bible says in Romans chapter 8, die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, if God is for us, wenn Gott für uns ist, who can be against us? Wer kann gegen uns sein? And to break this down practically, um das ganz praktisch herunterzubrechen, dass wir es verstehen können, it means this, es bedeutet, that nothing actually happens to us, es kann nichts irgendwie uns passieren, if we are following God. Wenn wir Gott folgen. Everything happens for us. Es passiert uns, es geschieht uns nicht etwas, sondern es geschieht für uns. Because God's favor is on us. Weil ja Gottes Gunst auf uns liegt. Now, if I'm left to myself, wenn ich mir alleine überlassen bin, a lot of things happen to me. Dann geschehen oder passieren mir eine Menge Dinge. But the Bible promises me, and I'll read it to you. Aber die Bibel verspricht mir, und ich möchte es euch vorlesen. In Romans chapter 8, in Römer Kapitel 8, we know, wir wissen, that in all things, dass in allen Dingen, God works for good, alles zum Guten wirkt, for those who love him, für die, die ihn lieben. We know that God works everything for the good for those who love him. Wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten wirkt für die, die Gott lieben. Wouldn't that be the most incredible way to live my life? Wäre das nicht einfach die unglaublichste Art und Weise, mein Leben zu leben? To know every morning when I get up, jeden Morgen zu wissen, wenn ich aufstehe, nothing will happen to me today, mir kann heute nichts passieren, was mir zustößt, that is not for me, was nicht für mich ist. Because God will work everything to the good. Denn Gott wird alles zum Guten wirken. And when God speaks about good, it's the best. Und wenn Gott da vom Guten spricht, dann ist es wirklich das Beste. God is working things to the best. Gott wirkt alles zum Besten. Now when I grew up, I grew up in a dysfunctional family. Als ich aufgewachsen bin ich in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen. My father was a prisoner of war in China. Mein Vater war ein Kriegsgefangener in China. During the Korean War. Während des Koreakrieges. 3.5 years. dreieinhalb Jahre. My family was just so dysfunctional. Und meine Familie war einfach so dysfunktional. The only thing that kept us at peace. Das Einzige, was uns da irgendwo in Frieden ließ, that we had five televisions in the house. War, dass wir fünf Fernseher hatten and zu Hause. We always had one on somewhere. Und immer war einer irgendwie an. And we always watched television during dinner. Und wir haben immer Fernsehen geschaut während des Abendessen. The whole family. Die ganze just Familie. Watched TV at the dinner table. Beim Abendessen Fernsehen geschaut. Like right in the corner there. Und direkt drüben and in der Ecke. All just kind of turned and watched TV. Wir haben immer hingeschaut und da geschaut. Because if you turned it off, wenn man es abgedreht hat, there was gonna be trouble. Dann gab es Schwierigkeiten. And when I remember growing up and I looked at other families and I thought, they're so happy. Look at what's wrong with my family? Ich bin aufgewachsen und ich habe immer so hingeblinzelt zu anderen Familien, habe gedacht, was ist da los? Was ist verkehrt an meiner through Familie? All of the pain and the tears, und durch all das Leid und die Tränen and the nightmares I had at night, und die Albträume, die ich jede Nacht hatte. It brought me to a place when I was 18. Es hat mich zu dem Punkt gebracht, als ich 18 war. As I was wearing my crucifix. Ich hatte so ein Kreuz um. At the university. An der Universität. A lady stopped me. Und da kam eine Frau zu mir und sagte, said, "Young man, junger Mann, what does your crucifix mean to you?" Was bedeutet das Kreuz bei dir? I said, "It means everything." Naja, das kann alles sein. She says, "Have you ever received Jesus into your life?" Hast du jemals Jesus wirklich in dein Leben aufgenommen? I had no idea what she was talking about. Ich habe keine Ahnung gehabt, wovon sie sprach. She says, "Why don't you come to a meeting at 11 o'clock?" Warum kommst du nicht zu einem Treffen so um 11? So I went. Ich bin dorthin gegangen. They opened the Bible. Sie haben die Bibel aufgeschlagen. And they read a verse, und sie haben einen Vers gelesen, where Jesus is quoted, wo Jesus zitiert wird. And he says, "I knock at the door." Ich klopfe an die Tür. If any man hears my voice, wenn auch nur irgendein Mensch meine Stimme hört, and opens the door, und die Tür öffnet, I will come in. Dann werde ich hineinkommen. And I will fellowship with them. Und mit der Person Gemeinschaft haben. When I read that verse, als ich diesen Vers las, I looked at it and I thought, ich habe mir angeschaut und gedacht, can this be true? Kann das wahr sein? And the lady said, would you like to ask him to come into your life? Diese Dame fragte mich, möchtest du ihn bitten, dass er in dein Leben hineinkommt? Rob, would you like to open the door? Rob, möchtest du diese Tür öffnen für ihn? I said, absolutely. Ich sag, ja, bitte. So we prayed. So haben wir gebetet. And I said, Lord Jesus, Herr Jesus, if you are knocking at the door of my life, wenn du an die Tür meines Lebens klopfst, if that's what this is all about, wenn es das ist, worum es da geht, come into my life. Komm in mein Leben. Come into my heart. Komm in mein Herz. And we prayed. Und wir haben gebetet. Open my eyes. Öffne meine Augen. Everything was the same. Meine Augen geöffnet und gesagt, no lightning. Keine Blitze. Not even thunder. Kein Donner. Not even like a little earthquake. Nothing. Just auch kein kleines Erdbeben. So I went home. Bin nach Hause gegangen. And normally I had nightmares. Aber normalerweise hatte ich immer Albträume. But that night I didn't have a nightmare. An diesem Abend hatte ich keinen Albtraum. Nor the night after. Auch danach nicht. And for 7 days I had such peace in my life. Und für 7 Tage ging es so. Ich hatte solchen Frieden in meinem Leben. And the Bible says, und die Bibel sagt, I went the next week and she said, how was your first week? Und ich bin nächste Woche hingegangen. Sie fragt mich nur, wie war deine erste Woche? Well, no earthquakes. Keine Erdbeben. No like signs in the sky. Also keine Zeichen da am Himmel. Ich habe nichts gesehen. But I had peace. Aber ich habe diesen Frieden gehabt. I had such a peace I've never had before. Solch einen Frieden hatte ich nie zuvor erlebt. And she said, sie sagte nur, the peace of God that passes all understanding, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, guards your heart. Der behütet dein Herz jetzt. The peace of God is a fruit of the presence of God in your life. Der Friede Gottes ist eine Frucht der Gegenwart Gottes in deinem Leben. The peace of God is the first fruit of his favor. Der Friede Gottes ist die erste Frucht seiner Gunst uns gegenüber. Und da hatte ich sie. I had it. I thought, I'm not making this up. Das tue ich mir nicht einbilden. I didn't even know what this was. Ich habe nicht mal gewusst, was das war. I had such a peace in my heart. Ich hatte solchen Frieden in meinem Herzen. And my life began to turn like a ship. Aber mein Leben hat sich plötzlich umgedreht wie ein Schiff. I began to lose interest in selfish things. Ich habe plötzlich da das Interesse verloren an diesen eigensüchtigen Dingen. The second fruit of his favor. Die zweite Frucht seiner Gunst is joy. Ist Freude. And I had such a joy in my life. Und ich hatte solche Freude in meinem Leben jetzt. I remember, you know, in my hometown I used to play tennis. Ich kann mich daran erinnern, bei uns in meiner Heimat, da habe ich immer Tennis gespielt, im Dorf. I was the best player in my town. Und ich war der beste Spieler bei uns zu Hause. It's only 50 people in my town, but es waren vielleicht nur 50 Leute dort, aber nah, we had a few people. Also waren schon ein paar. My father organized the tennis club. Und mein Vater, der organisierte einfach den Tennisclub. And I was number one on the top. On the und ich war praktisch in der Rangliste ganz oben. Everyone knew me. Everyone played against me. Also alle kannten mich dort und wir spielten gegeneinander. And then I gave my life to Christ. Und dann gab ich mein Leben Christus. Or I invited him in. Oder anders genommen, ich habe ihn eigentlich eingeladen. And then I went back to the court with my wife 4 or 5 years later. Und 5, 6 Jahre später kam ich mit meiner Frau wieder auf den Tennisplatz. And I'm sitting there at a picnic table. Und da sitze ich so beim Picknicktisch. And these two guys that I used to always play against that could never beat me sat next to me. Und da kamen zwei junge Männer praktisch, die ich immer geschlagen habe im Tennis, und sie setzten sich zu uns. They were older guys. Die waren schon älter. And I started talking to them. Und so sprach ich mit ihnen. I said, so how you doing? Wie geht's? Good. Ja, gut. How's the forehand? Wie ist die Vorhand? It's good. Na ja, geht so. And how's that backhand? Und die Rückhand? It's good. Ja, läuft we gut. Talked for 20 minutes. Wir haben für 20 Minuten and gesprochen. As I was walking away, und während ich da wegging, they said, excuse me. Sagten sie nur Entschuldigung. I said, yes. Ja. They said, who are you? Entschuldigung, wer bist du? I was stunned. Ich war völlig erstaunt. I said, what? Wie bitte? Who are you? Wer bist du? I said, are you kidding me? Macht ihr Scherze? Who are you? Wer, sag uns, wer bist du? And then they went like this. Are you Bobby Prokop? Bist du Bobby Prokop? In person. Ja, hier bin ich in Person. It's me. Ich bin's. They said, my God. Mein Gott. What has happened to you? Was ist mit dir passiert? You are unrecognizable. Du bist nicht mehr wiederzuerkennen. Is this your wife? Ist das deine has Frau? She done that to hat you? Sie das fertig gebracht? Some of it. ein bisschen. But you know what it was? Aber wisst ihr, was it es war? It was God's favor. Es war Gottes Gunst. It was his peace. Es war sein Friede. It was his joy. Seine Freude. And this is the essence of Christianity. Und das ist die Essenz des Christentums. And then I began to develop a love for people because God loved me. Dann habe ich eine Liebe für Menschen entwickeln können, weil Gott mich geliebt and hat. And I used to start picking up hitchhikers everywhere I saw them. Ich habe Leute per Anhalter mitgenommen. And if they're going the other way, I turned around and went the other way. Wenn sie in die andere Richtung gingen, habe ich umgedreht, habe sie mitgenommen. I would take people out for breakfast. Ich habe Leute ausgeführt zum Frühstück. People hitchhiking on the highway, I'd pull over and buy them breakfast. Wenn ich Leute gesehen habe, die per Anhalter fuhren, ich bin angehalten, habe ihnen was zum Frühstück gekauft. Why are you doing this? Warum machst du das? I don't know. Ich weiß nicht. I don't know. About a year ago, God just came into my life and I'm different. I don't know why. Vor einem Jahr ist Gott in mein Leben gekommen. Jetzt bin ich einfach so. Ist es so? I have peace. I have joy. Ich habe Frieden und ich habe Freude. I'm learning to love. Ich lerne es zu lieben. I have the favor of God on my life. Ich habe einfach Gottes Gunst in meinem Leben. The favor of God is that God is for us. Die Gunst Gottes ist, dass Gott für uns ist. Through Christ. Durch Christus. He's for us. Er ist für uns. And why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because this is why we were created. Das ist der eigentliche Punkt, warum wir geschaffen wurden. God created us for his pleasure. Gott hat uns geschaffen zu seinem Wohlgefallen. He wanted a family. Er wollte eine Familie. And he has invited whosoever to be part of his family. Und er hat alle eingeladen, wer auch immer will, in seiner Familie. The Apostle John said this. Der Apostel Johannes sagt: Behold, siehe, what manner of love the Father has given to us. Was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat. That we should be called the children of God. Dass wir die Kinder Gottes heißen dürfen. Once Once I experienced all of this, nachdem ich dann plötzlich all dieses dann erfuhr, and then I looked back at my childhood, und zurückgeschaut habe auf meine Kindheit, I thought to myself, da habe ich mir gedacht, I would never have come to this point had it not been for such a dysfunctional childhood. Ich wäre nie zu diesem Punkt der Entscheidung gekommen, wäre meine Kindheit nicht so dysfunktional gewesen. God had worked it to the good. Gott hat es einfach zum Guten gewirkt. There was no bitterness against anybody in the past. Da gab es keine Bitterkeit gegen irgendjemanden in meiner Vergangenheit. They had actually done me a favor. Sie haben mir eigentlich einen Gefallen getan. They had actually helped me come to this point. Sie haben mir dabei geholfen, dass ich zu diesem Punkt kam. Where I needed God. Wo ich dann wirklich But I didn't even know I needed God. Aber ich habe nicht mehr gewusst, dass ich Gott brauche. But God knew that I needed him. Aber Gott wusste, dass ich ihn brauche. So God stepped in. Also ist Gott in mein Leben hineingetreten. And sent this lady into my life. Und hat diese Dame in mein Leben hineingesandt. And picked me like an apple off a tree. Und hat mich einfach abgepflückt wie einen Apfel von einem Baum. And now it's 34 years later. Jetzt sind es 34 Jahre später. It's never changed. Und es hat sich nie geändert. The peace is there. Der Friede ist da. The joy is there. Die Freude ist da. The love is growing. Die Liebe, sie wächst. Difficulties are there. Schwierigkeiten sind da. But I want to read something and we'll close. Ich möchte etwas lesen, dann möchte ich abschließen. Listen to all of this. This is so wonderful. Hört genau zu. If God is for us, who can be against us? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns Wouldn't sein? Wouldn't you like to go to work with that kind of understanding? Möchte man nicht auch so zur Arbeit gehen, wenn man dieses Verständnis hat? You lose your job, du verlierst deine Arbeit. For some reason, da gibt es irgendeinen Grund. But God is for me. Aber Gott ist für mich. So what can be against me? Was könnte gegen mich sein? God will use this so I can spend some more time with my family for a little while. Gott wird das verwenden, dass er ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann. God will open another door. Gott wird eine andere Tür God öffnen. Is for me. Gott ist für mich. What can be against me? Was kann gegen mich sein? Who shall separate me from the love of Christ? Wer kann mich von der Liebe Gottes trennen? What can separate me from God's favor? Was kann mich trennen von Gottes Gunst auf meinem Leben? Should trouble? Schwierigkeiten? Hardship? Probleme? Persecution? Verfolgung? Famine? Hungersnot? Nakedness? Blöße? Danger? Gefahren? Or even the threat of death? Oder eine Todesbedrohung? No. Nein. In all these things we are more than conquerors. In all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder. Through him, durch den, who loved us. Der uns geliebt hat. He loved us by dying for us. Er hat uns geliebt, sodass er für uns starb. And he closes with this. Und er schließt damit ab. I am convinced. Ich bin überzeugt, that neither death, dass weder Tod nor life, noch Leben, neither angels, noch Engel, nor demons, noch Dämonen, neither the present, noch Gegenwärtiges, nor the future, noch Zukünftiges, nor any powers, noch irgendwelche Kräfte, nor height, nor depth, nichts in der Höhe, nichts in der Tiefe, any other creature, oder irgendein anderes Geschöpf, will be able to separate us, in der Lage sein wird, from the love of God, uns von der Liebe Gottes zu trennen. His favor that is in Christ Jesus. Seiner Gunst, die er uns schenkt in Christus Jesus. Now the last point. Der letzte Punkt. How do we access this? Wie können wir da hineintreten? By faith. Einfach im Glauben. Romans chapter 1 verse 17. Römer Kapitel 1 Vers 17. By faith. Im Glauben. The just shall live by faith. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. In other words, the believer lives by faith. In anderen Worten, der Gläubige, er lebt aus dem Glauben heraus. It's a discipline. Das ist eine Disziplin. Faith forces us to be childlike. Der Glaube, er zwingt uns, wie ein Kind zu werden. Because we have to trust the word of another. Denn wir müssen dem Wort eines anderen vertrauen. And this process separates us. Und dieser Prozess, er trennt uns. From those who are too proud. Von denen, die zu stolz sind. From those who will humble themselves. Auf der anderen Seite die sich demütigen. Jesus said, unless you're like a child, you will never enter the kingdom of heaven. Never. Jesus sagte, es sei denn, dass ihr werdet wie die Kinder, werdet ihr nie in das Reich Gottes eintreten, in den Himmel. We access his favor by faith. Wir treten ein in seiner Gunst, im Glauben. In a promise. Im Glauben an eine Verheißung. In a promise. Glauben an eine Let Verheißung. Me leave you with a great promise. Und ich möchte euch einfach diese große Verheißung hinterlassen. For God so loved the world, denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, that he sent his only son, dass seinen einzigen Sohn sandte, that whoever, dass wer auch immer would believe in him, an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life, sondern ewiges Leben hat. Eternal life starts now. Ewiges Leben beginnt jetzt. Eternal life is peace. Ewiges Leben ist Friede. It's a clean conscience. Ein reines Gewissen. It's joy. Es ist Freude. Because I know that God is for me. He's with me. Denn ich weiß, Gott ist für mich. Er ist bei mir. He's opening and closing doors and protecting me. Er öffnet und schließt Türen und er beschützt mich darin. He's challenging me. Er fordert mich heraus. Sometimes he spanks me. Manchmal. Sometimes I'm mad at God. Manchmal bin ich wütend. I said, I have enough. Es reicht I have enough mir, of this whole reicht, thing. Es reicht mir. Just come on, talk to me, peer to me. Bitte sprich zu mir, erscheine mir. Talk to me. Sprich zu mir. In person. In Person. Hello. Hallo. Are you there? Bist du noch da? No, I'm not here. Bin nicht da. There's nobody here. Niemand da. He wants to know if we're up here. Are we here? Ob wir hier sind. No, nobody's here. Niemand da. God wants us to trust him. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. He takes us through the valleys. Er nimmt uns durch diese Täler. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I will never lack anything. Mir wird nichts mangeln. He makes me lie down in green pastures. Er weidet mich auf grünen Auen. He leads me beside the still waters. Er führt mich an stille Wasser. He restores my soul. Er stellt meine Seele wieder and her. Guides my paths in righteousness for his name's sake. Und er leitet meine Pfade in Gerechtigkeit um seines Namens willen. And though I walk through the valley of the shadow of death, und wenn ich auch wandle durch das Tal des Todesschattens, I fear no evil. Ich fürchte nichts Böses. For you are with me. Denn du bist bei mir. Your rod, dein Stecken and your staff, und dein Stab, they comfort me. Sie trösten mich. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Du bereitest einen Tisch in Angesicht meiner you Feinde. Anoint my head with oil. Du salbst mein Haupt. And my cup overflows. Und mein Kelch, er fließt über. Surely goodness and mercy. Nur Güte und Barmherzigkeit will follow me all the days of my werden mir folgen alle Tage meines Lebens. That's the favor of God. Das ist die Gunst Gottes. I'll close with a story. Und ich möchte mit einer Geschichte abschließen. The story took place in the 1960s in America. Diese Geschichte fand statt in den 60er Jahren in Amerika. There was a father and a son. Da gab es einen Vater und seinen Sohn. The wife had died. Und die Frau war bereits verstorben. And together they had a great interest in art. Und zusammen waren sie sehr an Kunst interessiert. So they were gathering, and the father was very wealthy. Der Vater war sehr wohlhabend. So they were gathering art from all over the world. So legten sie sich eine riesige Sammlung zu von Kunstwerken in der ganzen Welt. And they had this big gallery. Und da waren sie und hatten diese große Galerie mit all den Bildern. In their expensive, in their big mansion. Und in ihrem riesigen Haus. But the Vietnam War came. Dann kam aber der Vietnamkrieg. And the son volunteered to go. Und der Sohn meldete sich freiwillig, um zu gehen. Even though the father was against it. Obwohl der Vater dagegen war. And the son would write every day to his dad. Und der Sohn würde jeden Tag einen Brief seinem and Vater one, schreiben. One day the letter stopped. Aber es passierte dann eines Tages, dass kein Brief mehr and kam. The father feared the worst. Und der Vater hatte schon das Schlimmste erwartet. And then the knock came at the door. Und dann kam das Klopfen an der Tür. It was the military. Es war das Militär. We're sorry, your son has fallen. Es tut uns leid. Ihr Sohn ist gefallen. So the father was so incredibly sad. Der Vater, er war so unfassbar traurig. He was in despair. Er war in Verzweiflung. A few months later, ein paar Monate später, maybe a year later, vielleicht ein Jahr später, another knock came at the door. Ein weiteres Klopfen an der Tür. It was a young soldier. Es war ein junger Soldat. And he had a box. Und er hatte da eine Kiste bei sich. And he said, "You don't know me." Er sagte nur, Sie kennen mich but nicht. But I was your son's closest friend in battle. Ich war der engste Kamerad von Ihrem Sohn in der Schlacht. Your son actually saved my life. Ihr Sohn hat mein Leben gerettet. And I actually also am an artist, an amateur. Ich bin auch ein Künstler, nur ein Amateur. And he opened the box and there was a sketch of his son. Und er öffnete die Schachtel und das war eine Skizze von seinem Sohn. With a pencil. Mit einem Bleistift. Before he died. Er hat ihn noch einmal skizziert, bevor er starb. So he gave this to the father. Er übergab dies dem Vater. And the father put it in the most honorable place in the mansion. Und der Vater gab diesem Bild einen Ehrenplatz in seinem Hause. And he would sit and just look at it. Und er würde da sitzen und das Bild einfach nur anstarren. Not long after the father died. Nicht lange nachdem der Vater starb. And there came this auction for all of the gallery. Gab es eine Auktion und es wurde die ganze Galerie verkauft. And all these people from around the world came because of the paintings. Versammelten sich Menschen praktisch, um diese Kunstwerke zu ersteigern. And so the auction began. Die Auktion begann. And the auctioneer said, "The first item to be auctioned is the sketch of the son." Und der Auktionator sagte nur, das erste Bild, was wir zur Versteigerung bringen, ist das Bild seines Sohnes. And people got angry. They said, "Forget about that. Move on to the better stuff." Und die Leute wurden ein bisschen wütend, sagten, "Moment, was ist denn das? Sollen wir doch mal die richtigen Bilder sehen hier." He said, "No. It says here in the will and testament that the son must be sold first." Das können wir nicht machen. Ich sehe hier in seinem letzten Willen, dass es steht, das Bild von dem Sohn, das muss zuerst verkauft werden. Would anybody like to buy this? Möchte jemand dieses Bild kaufen? $200. $200. $100. Nobody was interested. $200. It came, niemand interessiert. It came all the way down to $10. Das Gebot ging runter auf $10. And then the gardener. Dann war ein Gärtner, who knew the son, der den Sohn kannte, raised his hand, er hob seine Hand and said, "I'll buy the sketch for $10." Und sagte, ich werde diese Zeichnung kaufen, diese Skizze für $10. And the auctioneer said, "Sold for $10." Und der Auktionator sagte, verkauft für $10 an den Herrn. And then he closed the auction. Er schloss die Auktion ab. And he said, "The auction is now closed." Er sagte, die Auktion. And everyone went crazy, like, what? Alle wurden verrückt, sagt, was ist los? Was? Wir sind hierher gekommen. He says, it says here in the will. Ein kleiner Moment, es steht hier in seinem letzten Willen, im Testament. Whoever buys the sketch. Wer auch immer diese Skizze kauft. Of my son. Meines Sohnes. Takes everything. Er nimmt alles mit. That is exactly the way God is toward us. Genau so ist Gott uns gegenüber. The one who takes the son, der den Sohn nimmt, gets everything. Er bekommt das gesamte All Erbe. All the art, the mansion, the entire inheritance goes to the one who will bid the highest on the picture of my son. All die Kunst, das wunderbare Haus, all das würde der bekommen, der einfach das Bild meines Sohnes liebt. God loves Jesus so much. Gott liebt Jesus so sehr. It's his son. Es ist sein Sohn. Whoever believes in the son, wer auch immer an seinen Sohn glaubt, gets it all. Er gewinnt damit alles. That's exactly what it says. Das ist genau, was da steht. If he did not hold back his own son, wenn er seinen einzigen Sohn nicht zurückgehalten hat, will he not give us all things freely? Wird er uns nicht freigebig mit ihm alles geben? I'd like to pray now. Ich möchte jetzt beten. Maybe this is your day. Vielleicht ist dies Ihr Tag. Maybe this is the day like it was for me 34 years ago. Vielleicht ist das Ihr Tag, so wie es für mich war vor über 30 Jahren. To receive Jesus into your life. Jesus zu empfangen in ihr Leben. To experience the favor of God. die Gunst Gottes dann in ihrem Leben zu erleben. It comes. Es geschieht. By taking hold of a promise. Indem wir diese Verheißung ergreifen. And speaking it forth. Und es einfach bekennen. Shall we pray? Sollen wir beten? Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute früh. Thank you for who you are. Danke für der, wer du bist. For your presence here today. Für deine Gegenwart hier. Maybe there's somebody here today, one person or two or. Vielleicht sind ein oder zwei Leute hier. Or 10. Vielleicht auch 10. Maybe more. Vielleicht auch mehr. You have never had an experience with God. Du hast noch nie diese Erfahrung, diese persönliche Erfahrung mit Gott gemacht. Maybe this is your day. Vielleicht ist das heute dein Tag. Pray with me. Bete mit mir. But you've got to say these words quietly. Aber du musst einfach im Stillen diese Worte bekennen. Nobody needs to hear you, but you need to speak it. Niemand muss dich dabei hören, aber du musst es bekennen. God forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Say those words. God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. And fill me with your peace. Und fülle mich mit deinem Frieden. According to your promise. Nach deiner Verheißung. I pray. Darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.